Anlässlich des 24. Jahrestages der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der DVJK fand am 5. April im Zentralen Arbeiterkulturhaus in Pyongyang die Festveranstaltung der Arbeiter und der Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas statt. Daran nahmen Teil der Abteilungsleiter des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Ri Il-fan, die Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas sowie die Arbeiter. Auf der Veranstaltung betonten der Referent und die Redner, Genosse Kim Jong-un habe entsprechend der Forderung der Zeit und der voranschreitenden Revolution die Frage des Hauptpolitikstils des sozialistischen Staates eigenschöpflich gelöst und die Militärkraft des Landes für Selbstverteidigung gestärkt. Er habe die einmütige Geschlossenheit von Führer, Partei, Armee und Volk auf ein hohes Niveau entwickelt, die originellen Linien und Kurse wie die Linie für den Aufbau der Wirtschaft in der Sun-Gun-Zeit dargelegt und sich große Mühe darum gegeben, in allen Bereichen des Aufbaus der Wirtschaftsnation eine neue Wende einzuleiten. Alle Funktionäre und Mitglieder des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas und Arbeiter sollten den Genossen Kim Jong-il als die Sonne von Suzhou ewig verehren und sein ruhmreiches revolutionäres Leben und seine unsterblichen Verdienste um Sun-Gun-Revolution für immer glorifizieren.